Ganz ohne Rists Donnerworte kam der neue Text aus. Keine letzte Wahrheit wurde verkündet. Schlicht las sich die Bitte der versammelten Poeten, gerichtet an alle den Frieden suchenden Parteien, die Sorgen der zwar ohnmächtigen, aber doch der Unsterblichkeit verdingten Poeten nicht gering zu achten. Ohne den Schwed, den Franzos als Landräuber haftbar zu machen, ohne den bayerischen Landschacher zu verklagen und ohne Nennung auch nur einer der zerstrittenen Konfessionen, wurden mögliche Gefahren und Friedenslasten mit Blick in die Zukunft kundgegeben. Es könne sich in das ersehnte Friedenspapier Anlässe für künftige Kriege schleichen. Es werde bei fehlender Toleranz der so heiß ersehnte Religionsfrieden nur weiteren Glaubenszwist zur Folge haben. Es solle doch bitte mit der Erneuerung der alten Ordnung, so sehr deren Segen erwünscht sei, das altgewohnte Unrecht nicht miterneuert werden und schließlich die Sorge der versammelten Dichter als Patrioten. Es drohe dem Reich Zerstückelung dergestalt, dass niemand mehr in ihm sein Vaterland, das einstmals deutsch geheißen, erkennen werde. Dieser Friedensaufruf von letzter Hand schloss mit der Bitte um Gottes Segen und wurde, kaum lag die Reinschrift vor, ohne weiteren Disput, zuerst von Dach und Schepko, dann von den anderen, schließlich von Logau, namentlich gezeichnet, worauf sich die Herren, als hätte ihr Bitten schon Gehör gefunden, hier freudig, dort ergriffen umarmten. Endlich waren sie sicher, etwas getan zu haben. Weil dem Aufruf die große Geste fehlte, sprach sich Rist ersatzweise aus. Er nannte Ort, Tag und Stunde der Handlung bedeutend. Es war zum Glockenläuten. Doch jenes Handglöckchen, das in der Tür zur großen Diele angeschlagen wurde, hatte minderen Anlass. Diesmal rief nicht die Wirten zum Mittagstisch. Unter Gräflingers Aufsicht, der nun als letzter das Manifest unterschrieb, war die Beute des nächtlichen Fischfangs gebraten worden. Als die versammelten Dichter aus der großen Diele in die kleine Wirtsstube drängten, achtete niemand mehr der zwischen Scherben heilgebliebenen Distel. Alle waren nur noch auf Fisch aus. Sein Geruch zog und wir folgten. Simon Dach, der das bedeutende Papier mit sich trug, musste seine auf Abschied gestimmten Schlussworte dem Fischgericht nachordnen. Das 22. Kapitel. Friedfertiger wurde nie gespeist. Es eignete sich der Fisch für sanfte, den langen Tisch säumende Worte. Jeder sprach zu jedem und über jeden mit halber, genügsamer Stimme. Auch hörten sie einander zu, fielen sich nicht ins Wort. Schon beim Gebet, das Dach letztlich seinem Albert aufgetragen hatte, gab der kneiphöfische Domorganist mit Anspielungen auf biblische, das Fischereiwesen betreffende Stellen den Ton an. Leicht fiel es danach, das unter der Röschenhaut weiße, sacht von der Hauptgräte fallende Fleisch der Barben zu loben. Doch auch den minderen, vielgrätigen Plötzen wurde nicht nachgemäkelt. Jetzt sah man, wie viele davon, zu dem Schleie, Zander, ein junger Hecht, dem Gräflinger nächtens ins Netz an die Angeln gegangen waren. Immer noch mehr trugen die Mägde in flachen Schüsseln auf, während die Wirtin abgewendet am Fenster stand. Es war, als wollten sich Gräflingers Fische wunderbar mehren. Schon waren die Nürnberger Birken voran mit schäferlichen Reimen gefällig. Alle wünschten, wenn nicht sogleich, dann bei günstiger Stunde dichtend den Fisch zu preisen. Und das Wasser im Krug, rief Laurenberg, dem mit den anderen nicht nie wieder beteuerte Moscherosch nach Braunbier war. Es fielen ihnen Legenden und Ammenmärchen von verwunschenen, glückverheißenden Fischen ein, die mehr vom sprechenden Butt, der einem raffgierigen Fischesfrau jeden Wunsch nur nicht den allerletzten erfüllt, wurde erzählt. Und immer freundlicher waren die Herren sich zugetan. Wie schön, dass es Rist gefiel, seinen Feind Zesen auf bald als Gast nach Wedel zu bitten. Ich hörte, wie Buchner des abwesenden Schottel fleißige Wortsammlung lobte. In einem Schüsselchen sammelte der Kaufmann Schlegel Kupfer und Silbergeld, mit dem man den Mägden dankbar sein wollte, und alle Gaben, sogar der fromme Gerhard. Als nun der alte Weckerlin mit höfischen Wendungen die Wirtin vom Fenster weg an den Tisch bat, um ihr trotz und nach allem Ehre zu erweisen, sah man, dass die Libuschka, als mache der Sommer sie frösteln, in ihre Pferdedecke gewickelt stand. Sie hörte nicht. Abwesend stand sie mit rundem Rücken. Jemand vermutete, sie eile wohl in Gedanken dem Stoffel hinterdrein. Nun war von ihm und seinem grünen Wams die Rede. Da man gerne in Gleichnissen sprach, wurde der junge vereinzelte Hecht zuerst mit Gelnhausen verglichen und dann dessen Förderer Harsdörfer zugesprochen. Einige teilten in Plänen sich mit. Nicht nur die Verleger, Mülben und Endler voran, wollten den kommenden Frieden etliche Bücher abgewinnen. Auch die Autoren hatten schon Friedensfeiern, Friedensspiele unter der Feder oder lustig im Kopf. Birken plante für Nürnberg eine vielteilige Allegorie. Rist wollte seinem Friedewünschenden ein friedejauchzendes Deutschland folgen lassen. Harsdörfer war sicher, dass der Wolfenbüttler Hof Vorlagen für Ballette und Opern begünstigen werde, ob Schütz wohl geneigt sei, beizutragen mit großer Musik. Immer noch zeigte die Wirtin ihren schmalen, unter der Decke gebuckelten Rücken. Doch nach Buchner gelang es selbst Dach nicht, die Libuschka oder Courage oder die seitabgezeugte Tochter des böhmischen Grafen Thurn, wer sonst sie sein mochte, zu den Poeten an den langen Tisch zu bitten. Nur als eine der Mägde, Elsabe, während sie die letzten Bratfische tischte, dabei plauderte, es habe sich auf dem Klatenberg ein Volk Zigeuner gelagert, man habe das Emstor geschlossen, sah ich, wie die Libuschka mit verschreckter Bewegung aufmerkte. Doch als Simon Dach zum Abschied zu allen sprach und dabei der Wirtin Dank sagte, war sie schon wieder abwesend da. Er stand, überblickte lächelnd den langen Tisch, sah die gehäuften, zwischen Kopf und Schwanz blanken Fischgräten, hielt links das gerollte und mittlerweile versiegelte Manifest und war zu Beginn seiner Rede nicht frei von Rührung. Doch dann, nachdem er dem Scheiden, sich trennen müssen, dem dauerhaften Freundschaftsbund genug wehmütige und sich nur mühsam bildende Wörter gegeben hatte, sprach er von Lasten befreit leichthin und eher so, als wollte er die Bedeutung ihres Treffens mindern, dessen Gewicht wegplaudern. Es stimme ihn froh, dass Gräflingers Fisch sie alle wieder ehrlich gemacht habe. Ob man das Ganze zu günstiger Zeit wiederholen solle, wisse er nicht oder noch nicht, so sehr man ihn dränge, einen Ort und den Takt künftiger Anreise zu nennen. Mancherlei Anfechtung sei ihnen widerfahren. Er wolle die Ärgernisse nicht zählen, doch gelohnt habe sich der Aufwand am Ende wohl doch. Fortan könne sich jeder weniger vereinzelt begreifen. Und wen zu Haus Enge zu bedrücken, neuer Jammer einzuholen, der falsche Glanz zu täuschen, wem das Vaterland zu schwinden drohe, der möge sich der heilgebliebenen Distel im Brückenhof vor Telch des Emstor erinnern, wo ihnen die Sprache Weite versprochen, Glanz abgegeben, das Vaterland ersetzt und allen Jammer dieser Welt benannt habe. Kein Fürst könne ihnen gleich. Ihr Vermögen sei nicht zu erkaufen. Und wenn man sie steinigen, mit Hass verschütten wollte, würde noch aus dem Geröll die Hand mit der Feder ragen. Einzig bei ihnen sei, was deutsch zu nennen sich lohne, ewiglich aufgehoben. Denn wild uns, liebwerte Freunde, nach so kurz vergönnet die Zeit sein, hier auf Erden zu bleiben, wird sich doch jeder Reim, wofern ihn unser Geist nach dem Leben gesetzet, der Dauer vermengen. Da sagte in Dachs Sicht nun aufschwingende, die versammelten Dichter der Unsterblichkeit einverleibende Rede, in seinen Satz vom bleibenden Vers, wobei er den gerollten Friedensaufruf hob und gleichfalls dem Überdauern weihte, die Wirtin vom Fenster her leise und doch zum Ausruf gespitzt, Feurio. Erst dann kamen die Mägde mit ihrem Geschrei gelaufen und erst jetzt, noch immer stand Simon Dach, als wollte er seine Rede dennoch zu Ende bringen, rochen wir alle den Brand. 23. Kapitel. Vom hinteren Giebel, dessen schadhaftes Reetdach bis über die Fenster der großen Diele franzte, hatte sich das Feuer als Schwelbrand in den zugigen Dachboden gefressen, wo es aufatmend Strohballen zum Lager gebreitetes Stroh, Reisigbündel und vergessenen Plunder fasste, zu laufenden, ins verstrebte Gebälk springenden Flammen kam, um nun von innen aus beide Schrägen der Reetdeckung zu durchschlagen, unter sich die Dielen zu verzehren, mit brennenden Balken und Bohlen in die große Diele zu stürzen, den Vordergiebel zu brennen, dann die Dachbodenstiege treppab zu laufen und die Gänge lang jede Tür offene, in Hast geräumte Kammer zu besetzen, sodass bald Flammenbündel aus allen Kammerfenstern ins Freie stießen und himmelhoch einig mit dem flammenden Dachgestühl der Feuersbrunst letzte Schönheit gaben. So sah ich es. Gesteigerter Zesen, höllischer Griff, und jeweils anders sahen es alle, die sich mit ihrem Gepäck notdürftig in den Hof gerettet und vormals Glogau, Wittenberg oder Magdeburg in Flammen gesehen hatten. Kein Riegel hielt. Von der Vordiele aus wurden die kleine Wirtsstube, die Küche, der Verschlag der Wirten und die restlichen unteren Kammern aufgebrochen. Nur noch vom Feuer bewohnt stand der Brückenhof. Die seiner Wetterseite vorgepflanzten Linden standen als Fackeln, trotz Windstille Funkenflug. Gerade noch gelang es Gräflinger, mit Laurenbergs und Moscherosch's Hilfe die Pferde über den Hof zu führen, die übrigen Planwagen in die Ausfahrt zu schieben und die verschreckten Gäule vor die Wagen zu spannen. Da ging der Stall in Flammen auf. Laurenberg wurde von einem Rappen getreten, weshalb er fortan rechtzeitig hinkte. Niemand hörte sein Jammern, alle waren um sich bekümmert. Nur ich sah, wie die drei Mägde den einen Maulesel mit Bündeln und Küchenpfannen beluden. Auf dem anderen Esel saß die Libuschka, dem Feuer abgewandt, noch immer in ihre Pferdedecke gewickelt, in Ruhe, als sei nichts, die Hofköter winselnd bei Fuß. Birken jammerte, weil mit dem Gepäck der Jungen sein fleißig gefülltes Tagebuch auf dem Dachboden geblieben war. Der Verleger Ender vermisste einen Posten Bücher, den er in Braunschweig hatte absetzen wollen. »Das Manifest«, rief Rist. »Wo ist? Wer hat?« Dach stand mit leeren Händen. Zwischen den Gräten des Fischgerichtes war auf dem langen Tisch der Friedensaufruf der deutschen Poeten vergessen worden. Gegen jede Vernunft wollte Logau zurück in die Wirtsstube. »Retten«, den schrieb. Czepko musste ihn halten. So blieb ungesagt, was doch nicht gehört worden wäre. Als das Dachgestühl des Brückenhofes in sich zusammenbrach und funkenstiebendes Gebälk mit glühenden Redplacken in den Hof stürzte, rafften die versammelten Dichter und Verleger ihr Gepäck und flüchteten in die Planwagen. Um Laurenberg sorgte sich Schneuber. Harsdörfer halte den alten Weckerlin. Gryphius und Zesen, die noch immer in das Feuer vernarrt standen, mussten gerufen, gedrängt und der betende Paul Gerhard aus seiner Inbrunst gerissen werden. Seitab trieben Marthe, Elsabe, Marie den Packesel und den von der Libuschka berittenen Esel an. Dem Studenten Schäffler sagte die Magd Marie, dass man zum Klatenberg ziehe. Fast sah es aus, als wollte der spätere Silesius zu den Zigeunern mit. Schon sprang er vom Wagen, da fand ihn Marie mit einem katholischen Kettchen ab, dem aus Silber gestanzt, die Telch der Gottesmutter anhing. Ohne Gruß und ohne rückgewandten Blick ritt die Libuschka mit ihren Mägden in Richtung Ems. Die Hofköter, nun sah man vier an der Zahl, folgten ihnen. Die Dichter jedoch wollten häuslich werden. In drei Planwagen kamen sie unbeschadet in Osnabrück an, wo sie sich trennten. Einzeln oder in Gruppen, wie sie gekommen, nahmen sie ihren Weg zurück. Laurenberg heilte in Rists Pfarrei den Pferdetritt aus. Bis Berlin reiste Gerhard mit Dach und Albert. Ohne nennenswerte Gefahr fanden die Schlesier heim. Die Nürnberger scheuten den Umweg nicht und gaben in Wolfenbüttel Bericht. In Köthen sprach unterwegs Buchner vor. Weckerlin nahm wieder von Bremen sein Schiff. Nach Hamburg, um sesshaft zu werden, zog Gräflinger. Und Moscherosch? Zesen? Keiner ging uns verloren. Alle kamen wir an. Doch hat uns in jenem Jahrhundert nie wieder jemand entelchte oder an anderem Ort versammelt. Ich weiß, wie sehr uns weitere Treffen gefehlt haben. Ich weiß, wer ich damals gewesen bin. Ich weiß noch mehr. Nur, wer den Brückenhof hat in Flammen aufgehen lassen, weiß ich nicht. Weiß ich nicht.